Kapitel 3. Auch der restliche Tag hatte sie der Aufklärung des Falls nicht näher gebracht. Jedes Mal, wenn einer von ihnen eine neue Idee hatte oder meinte, eine Ungereimtheit entdeckt zu haben, endeten sie trotzdem sofort wieder in einer Sackgasse. Adam hatte schon vor etwa 10 Minuten wütend die Mappe zugeklappt, sich seine Sachen genommen und war mit einem gebrummten »Bis morgen« aus dem Kommissariat verschwunden. Und er hatte ja recht, das hatte heute alles keinen Sinn mehr und auch Vincent stand der Kopf nach Feierabend. Victor saß noch immer grübelnd an seinem Schreibtisch und da die anderen Kollegen nicht in Hörweite waren, sah Vincent seine Chance. Er warf sich Jacke und Tasche über die Schulter und stoppte mit einem Grinsen vor Victors Schreibtisch. »Hey, ich wollte mich nochmal ausdrücklich bedanken«, grinste Vincent. Victor hob überrascht seinen Kopf. »Wofür?« »Naja, für den Kaffee. Für alle Kaffees, meine ich.« »Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst«, erwiderte Victor verdattert. Vincent lächelte. »Ach komm, ich weiß inzwischen, dass du sie mir immer hinstellst. Ist wirklich nett?« Victor schaute ihn an, als würde er versuchen, die Antwort auf eine schwierige Frage in Vincents Gesicht zu finden. »Ich bringe dir den Kaffee nicht. Der ist von Adam.« »Was?« »Ja, du weißt doch, ich trinke keinen Kaffee«, erläuterte er. »Also lieb, dass du mich so einschätzt, aber falsche Adresse.« Das Lächeln war restlos von Vincents Gesicht gefallen. »Bist du sicher, also, dass sie von Adam sind?« »Ja, ganz sicher. Er kommt immer extra früh, damit er den Kaffee auch wirklich fertig hat, wenn du kommst, und dann lässt er ihn auf der Wärmeplatte stehen, bis er dich draußen auf dem Parkplatz vorfahren sieht.« Vincent starrte seinen Kollegen ungläubig an. »Aber wenn Adam, wieso?« »Du solltest dich bei ihm bedanken«, lächelte Victor, bevor sein Gesicht panisch in sich zusammensackte. »Aber sag ihm nicht, dass ich es dir verraten habe, er bringt mich um!« Vincent nickte nur abwesend und machte sich mit einem kurzen Handzeichen aus dem Staub. Auch Stunden später, als er zu Hause auf seiner Couch lag und grübelte, fielen ihm die Worte nicht recht ein. Nicht nur hatte Adam seit Wochen täglich Kaffee gemacht, sondern laut Victor war er dafür extra zeitig aufgestanden, wobei er doch sowieso schon Schlafprobleme hatte. Auch wusste Adam, woher auch immer, ganz genau, wie Vincent seinen Kaffee trank. Er überlegte angestrengt, ob er das irgendwann mal in Adams Gegenwart erwähnt hatte. Es wollte ihm nicht einfallen. Schüchtern lächelte Vincent vor sich hin und drehte seine Ringkette zwischen seinen Fingern. Wie lieb das alles von Adam war. Aber irgendwie wurde er noch immer nicht schlau aus der ganzen Sache. Adam sprach kaum mit ihm, brachte ihm aber Kaffee? Er machte sich über die ollen Kaffeeketten, die Vincent frequentierte, lustig, hielt aber extra dort an, um ihm einen zu holen? Und als Vincent ihn nicht nur angestachelt, sondern auch behauptet hatte, dass Victor ihm die Getränke brachte, hatte Adam nichts gesagt? Wieso hatte er ihm das nicht erzählt? Es machte von vorne bis hinten keinen Sinn und er wollte das alles klären, am besten jetzt. Er wollte mit Adam reden und wenn es nur war, um sich diesmal bei der richtigen Person zu bedanken. Vincent griff nach seinem Handy und wischte durch die Kontakte. Bevor er es sich zweimal überlegen konnte, drückte er auf den grünen Hörer neben Adams Namen. Sein Kollege ging fast augenblicklich ran. »Ja, was gibt's?« fragte er hektisch. »Klar, normalerweise rief Vincent um diese Zeit nur an, wenn es einen Notfall in ihren Ermittlungen gab.« »Hey, es ist nichts wegen der Arbeit. Ich wollte dich einfach so anrufen.« Irgendwie gingen ihm seine Worte gerade ganz schön flöten. Wieso hatte er sich nicht vorher seine Ansprache überlegt? »Ach so«, erwiderte Adam, und Vincent meinte, einen Mix aus Erleichterung und Enttäuschung durch die Leitung zu hören. »Ist das okay für dich, oder störe ich dich in deinem Feierabend?« fragte Vincent schüchtern. »Was? Nee, schon gut«, brummte Adam. »Ja, also, ich habe mit Victor gesprochen und...« »Mist, er sollte den Kollegen doch nicht erwähnen. Naja, schwamm drüber.« »Ich wollte mich nur bei dir bedanken für die ganzen Kaffees in den letzten Wochen.« Am anderen Ende machte sich Stille breit und Vincent wünschte sich, dass er dieses Gespräch doch auf morgen vertagt hätte. Er würde Adam wirklich gerne ins Gesicht sehen und schauen, was sich dort abspielte. Für eine ganze Weile sagte sein älterer Kollege nichts. Dann räusperte er sich lautstark und presste ein gequältes »Gern geschehen« hervor. Vincent lächelte in sich hinein. »Wieso hast du nichts gesagt?« fragte er leise. Besonders als ich heute Mittag so scheiße zu dir war. Ist doch egal, murmelte Adam. Nein, ehrlich, es ist so eine nette Geste, aber ich verstehe einfach nicht, wieso du plötzlich so lieb zu mir bist. Wieso du dir deine Lorbeeren nicht abholen wolltest. Wieso du nicht mehr mit mir redest. Wieso dir das so unangenehm ist. Wie ich mit meinen Gefühlen für dich jemals klarkommen soll. Vincent sagte nichts davon und ließ die Frage offen. Ich wollte mich entschuldigen, sagte Adam so leise, dass Vincent den Hörer stärker gegen sein Ohr pressen musste, um ihn zu hören. Entschuldigen? Wofür? Fragte er tonlos. Du weißt wofür, brummte Adam fast genervt. Vincent presste die Lippen aufeinander und dachte an den Moment zurück. Viele Wochen war es her, als sie voller Endorphine nach einem abgeschlossenen Fall in Adams Wagen saßen, quatschten, Schnaps tranken und lachten, bis Vincent Adam mit seiner Tablettensucht konfrontierte und Adam ihm mit seiner starken Hand die Kehle zudrückte. Am Tag danach hatte er helle, rote Druckstellen an seinem Hals sehen können, wo Adam seine Finger in seine Haut gegraben hatte. Inzwischen waren sie längst verblasst. Okay, begann er mutig. Es ist lieb, dass du dich entschuldigst. Aber du hättest auch einfach mit mir reden können, weißt du? Die Kaffees sind nett, keine Frage, aber ich hätte lieber gewusst, wieso es dich so wütend gemacht hat. Wieso du mich weiterhin auf Abstand hältst. Wieso du dir nicht helfen lässt. Wieso? Vincent glaubte, Adam am anderen Ende schlucken zu hören. Bin nicht gut im Reden, murmelte er. Practice makes perfect, versuchte Vincent einen leichteren Ton. Hä? Kam es aus dem Hörer. Ich meinte, du hättest es versuchen können. Dann wäre es beim nächsten Mal schon leichter gewesen, erläuterte Vincent geduldig. Ja, keine Ahnung, tat Adam ab. Ich dachte, du verstehst die Geste schon. Aber gut, klar, woher hättest du wissen sollen, dass sie von mir ist? Ein Post-it wäre schon hilfreich gewesen, schmunzelte Vincent, und auch von Adam hörte er ein kurzes Auflachen. Mache ich das nächste Mal, versprochen, erwiderte sein Kollege. Einige ruhige Momente verstrichen, in denen Vincent über seine nächsten Worte nachgrübelte. Es überraschte ihn, dass Adam nicht einfach auflegte, so lange brauchte es ihn. »Wie läuft es mit deinen Tabletten?«, fragte Vincent schließlich langsam und vorsichtig. »Vincent, ich will es dir nicht ausreden«, unterbrach er. »Ich will nur wissen, wie es dir geht, nichts anderes.« Da war wieder diese doofe Stille in der Leitung und Vincent wollte am liebsten hindurchgreifen und Adam auf seine Seite ziehen, um Angesicht zu Angesicht mit ihm reden zu können. »Wenn du das irgendjemandem erzählst, mische ich dir Chili in deine Wasserflasche«, drohte Adam halb überzeugend. »Aber ich mache einen Entzug. Es ist noch ganz am Anfang und es ist scheiße, aber ja.« »Das... echt? Was ist daran so überraschend?« schnarrte Adam am anderen Ende. »So einiges«, dachte Vincent. Adam war nicht der Typ, der sich erstens seine Probleme selbst eingestehen und zweitens dann auch gegen die Probleme vorgehen würde. Und drittens war er schon gar nicht der Typ, der darüber reden würde, wie man eben gesehen hatte. »Nichts, das... ich denke, das ist die richtige Entscheidung.« Adam brummte nur etwas am anderen Ende. Vincent fühlte Wärme durch seine Körpermitte schwappen, als er realisierte, wie sehr Adam ihm vertrauen musste, um ihm das zu erzählen. »Naja, paar Kaffees machen halt auch nicht alles wieder gut«, grummelte er. »Du machst den Entzug wegen mir?« »Hm«, murmelte Adam, verneinte es aber auch nicht. »Das Würgen, das war halt scheiße. Das darf nicht nochmal sein.« Trotz der schlimmen Erinnerung musste Vincent leicht lächeln. »Ja, da hast du recht«, erwiderte er leicht. Vincent hätte am liebsten noch so viel gesagt, ihm fiel aber nichts ein. Er würde das alles nachts erstmal überdenken müssen. »Und wegen den Kaffees. Du brauchst jetzt nicht mehr jeden Morgen früher kommen, um mir einen zu machen«, lachte Vincent. »Außer du willst ganz unbedingt, da würde ich nicht Nein sagen, denn du hast das echt perfektioniert.« Adam lachte. Ein schönes Geräusch, fand Vincent, vor allem eins, das er viel zu selten hörte. Aber du musst nicht. Ich vergebe dir auch so. Echt? Fragte Adam, plötzlich ernst. Echt? Mach dir keine Sorgen, antwortete Vincent genauso ernst. Das... Okay, gut, ich... Vincent musste wieder lächeln. Er hatte Adam noch nie nervös erlebt. Irgendwie niedlich, ob er gerade rot wurde. Ja gut, dann sehen wir uns morgen, hörte er Adams butterweiche, tiefe Stimme sagen. Nachdem ich ausgeschlafen habe, versteht sich. Vincent grinste noch eine ganze Weile lang in sich hinein, auch nachdem die Leitung längst tot war.